Zehnte Frage, wie viele und welche sind die Hauptteile und die notwendigsten Teile der christlichen Lehre? Die vier Hauptteile und die notwendigsten Teile der christlichen Lehre sind das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das Gebet also, dann auch im weiteren Sinn, hier das Gebet des Herrn, die Gebote und die Sakramente, wie jeder Katholik weiß, die sieben Gebote und die zehn Sakramente, ne? Das wenn jemand fragt. Das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, von dem man normalerweise spricht, das große Glaubensbekenntnis, das nizenisch-konstantinopolitanische, ist dann eine Erweiterung des Glaubensbekenntnisses, ein bisschen andere Formulierung. Hier geht man vom apostolischen Glaubensbekenntnis aus. Das Vaterunser, das Gebet, das Christus uns gelehrt hat, neben der Art und Weise zu beten, durch das Beispiel, das er uns gegeben hat. Was ist es? Ein Gebet, das der Apostel lehrt. Die Gebote, zehn Gebote, die Kirchengebote und die sieben Sakramente. Das sind die vier Hauptteile, wo sich das alles andere zuordnen lässt, eingliedern lässt. Auch wenn es nicht immer unbedingt im gleichen Sinn überall gemacht worden ist, bei der Theologie genauso. Sobald man anfängt aufzuspalten, muss man halt irgendwie eine Zuordnung, eine Einteilung finden, aber das ist Großen und Ganzen dann nicht sehr wichtig.